Bis dahin sind wir auf dem Weg zur Erfüllung und können schon immer mal wieder eine Vorschau, einen Ausblick auf das eine Ziel erhaschen, wie es die Zen-Tradition Satori nennt und unsere eigene Gotteserfahrung. Wann immer wir an unserer Kartoffel arbeiten, um sie abzurunden, zu vergrößern und zu vervollkommnen, sind wir auf gutem Weg zu allem und jedem. Das ist die Erfahrung, von der Christus sagt: Was du dem geringsten deiner Brüder tust, hast du mir getan. Und auch dieses 12. Zeichen der Transzendenz und Vollkommenheit hat in der Polarität einen Schatten und ist nur in erlöster Form grenzenlos wundervoll. Auch wenn mythologisch Neptun wieder ein männlicher Gott ist, handelt es sich hier natürlich um ein urweibliches Prinzip. Seine archetypische Vertreterin tritt oft als Träumerin auf, die in unserer materiellen Welt etwas eigenartig daneben steht und eigentlich mehr schwimmt. Und gar nicht selten schwimmen ihr alle Fälle weg, was sie oft zur Schuldnerin macht, eine Rolle, in der sie uns häufig begegnet. Sie kann so verträumt und naiv sein, dass sie mit staunenden großen Augen und nach Jahren aufopferungsvoller Hilfe für Bedürftige und oft Hilfsarbeiten in des Wortes Doppelsinn davon Kenntnis nehmen muss, dass der Staat Steuern verlangt und nicht zu knapp und sogar von ihr. Das ist dann möglicherweise ein böses Erwachen und der Schuldenberg erscheint groß. Dabei hat sie ihr Geld nicht für sich verbraucht oder gar verprasst, sondern das meiste davon an Bedürftige verschenkt oder auch gutgläubig und auf Nimmerwiedersehen an Hilfesuchende mit wundervollen Ideen und Visionen zur Rettung der Welt verliehen. Oder sie hat es für unterstützenswerte Projekte gespendet wie Brot für die Welt, denn was gäbe es Wichtigeres? So ist Spenderin auch eine ihrer archetypischen Rollen, in der sie sich wohlfühlt. Sind dann die Schulden unübersehbar und erdrückend, landet sie nicht selten in jener leidvollen Opferrolle, die ihr ebenfalls archetypisch wie auf den Leib geschrieben ist. Für sich braucht sie nichts, aber für andere umso mehr. Am liebsten ist sie in ihrem wundervoll, mystisch, mit spiritueller Kunst eingerichteten und jahrelang erträumten und schon vorher visionär geschauten, auf einer mythischen Insel fast unerreichbar in der irischen See, mit ihren an Avalon erinnernden, wabernden Nebelfeldern gelegenen und kaum findbaren Meditationszentrum. Und sie mag wirklich nicht gewusst oder jedenfalls nicht damit gerechnet haben, dass Mann und sogar Frau Kredite nicht nur abzahlen, sondern auch Zinsen dafür zahlen muss, und zwar jedes Jahr, also auch in schlechten Jahren, an Banker, die anfangs so sympathisch und vertrauensvoll nett waren. Ihre Meditationsgäste hatten oft und natürlich aus Not gar nicht zahlen können und einige vom selben Neptun-Prinzip auch gar nicht wollen. Die hatten sich auf eine Schwindelnummer eingelassen und Betrug und Schnorrerei zu ihrem Lebensmodell erkoren. Andere leben als Lebenskünstler, Penner und Clochards unter Brücken und jedenfalls außerhalb der bürgerlichen Spießerwelt. Irgendwie ist sie zu gut für die harte Finanzwelt der Moderne. Und Banker erscheinen plötzlich als die Monster, die sie eigentlich von Anfang an waren. Zwar wollen sie das Geld noch fließen lassen wie ihre Vorgänger, aber heute bevorzugt in die eigenen Taschen über Boni, große Gutsleas, die sie sich in einem geradezu unverschämten Ausmaß gönnen, sodass für die Kunden nur das Nachsehen bleibt und für Leute wie unsere Neptunierin nur eine leidvolle Opferrolle und Konkurs und noch mehr Chaos. Die Finanzhaie kommen zwar aus demselben Meer wie sie, aber doch aus einer ganz anderen Welt einer Ökonomie, die sie nicht versteht und von der sie nichts weiß und nichts hält und auch nichts wissen will, die sie nicht im Mindesten fasziniert und die für sie und ihresgleichen nur die Opferrolle übrig hat. Die Welt der Wirtschaft und der Weltwirtschaft werden so leicht zum Albtraum für sie und das führt zu manch blauem Auge und vielen verletzten, ähnlich blauäugigen Seelen. Aufgrund eines aber auch oft vorhandenen tiefen Urvertrauens kann es ihr trotzdem gelingen, selbst in der materiellen Welt aus ihren Flossen Wurzeln wachsen zu lassen, ähnlich wie es in ihrem Mythos die Meerjungfrau Ariel aus Liebe mit Füßen geschehen lässt. Unterstützend kommt noch hinzu, dass sie in der Seelenbilderwelt geradezu heimisch ist, aus der sich nicht nur die Träume der Nacht speisen, sondern auch die Mythen und Märchen, Fantasien und Visionen, die ihr in allen Welten beistehen und weiterhelfen. In ihrem Wildwuchs-Naturgarten, heute gern Permakultur genannt, braucht sie keine Maschinen, da sie mit den Devas, dem Pflanzenwesen, befreundet ist und mit den Feen, Elfen und Gnomen und selbst den Trollen auf vertrautem Fuß und ebenso natürlich wie selbstverständlich zusammenlebt und arbeitet, wobei das das falsche Wort in ihrem Zusammenhang ist. Sie teilt einfach die Schwarmintelligenz und Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen und weiß ihren Engel schon immer an ihrer Seite. Ergibt sich auf unserem Weg der Entwicklung zu Fülle und Erfüllung zum Schluss der ganze Zusammenhang, erkennen wir, wie die Mythen des Anfangs sich mit unseren Lebensträumen und Visionen verbinden und die Schicksalsgesetze unseren Weg im Hintergrund bestimmen. Wie Archetypen sich in uns um Erlösung bemühen und uns gesetzmäßig zufällt, was wir gerade lernen müssen, wie Fehler Fehlendes nahebringen und Enttäuschungen aus Sackgassen befreien und der wirklich wirkenden Wirklichkeit näher bringen. Erkennen wir in allem Sinn und wie sich auf dem Weg zum einen Ziel im Körper die Seele spiegelt und der Geist in ihr und sich alle drei mit der spirituellen Dimension unseres und allen Lebens vereinen, sind wir der Vollendung des 12. Raumes nahe. Herausforderung und Lernaufgabe liegen wieder auf dem Gegenpol, wo die Neptunierin bei Jungfrau Merkur nachsitzen könnte, um zu lernen, die Dinge auch zu ermessen und ihr Bankkonto ab und an zu kontrollieren, sich mit der irdischen Materie anzufreunden, denn selbst ihr Reich braucht einen Meeresgrund und Boden. Lernt sie der archetypisch ähnlich weiblichen irdischen Welt der Materie, die in ihrem Symbol ja auch die Basis bildet, den gleichen Raum zu geben wie der Seelen- und Seelenbilderwelt, kann sie in der Mitte und bei sich selbst ankommen. Denn zwischen den Polen aller sechs Achsen gibt es immer die eine vereinigende Mitte. Fragen an mich selbst? Wie verbunden fühle ich mich mit dem Leben und all seinen Schatten und Schattierungen? Wie verbunden auch mit all seinen Wesen und Erscheinungsformen? Bin ich in meinem Fluss und finde von hier Zugang zu allem, also allen 12 Lebensprinzipien? Oder habe ich die Welt der Materie aufgegeben, fühle mich schon zu gut und zu weit für sie? Das sollte sich dann daran zeigen, dass ich keine Probleme mehr mit Materie, dem eigenen Körper und so banalen Dingen wie Geld habe. Wie entwickelt ist meine mythisch-mystische Ader? Wie sehr erlaube ich Ahnungen und meinen Ahnen eine Rolle in meinem Leben zu spielen? Wie steht es mit transzendentalen Erfahrungen von Allverbundenheit bei mir? Kann ich lieben? Was ist in Baron Katies Sinn mitsamt allen Schattierungen?